drei Tage zwei deutsche Sozialdemokraten in Moskau. Nach Egon Bahr und Carsten Vogt sind seit gestern allerdings zwei bis dahin in Moskau unbekannte Gesichter betrachtet worden. Ibrahim Böhme und Walter Romberg von den ostdeutschen Sozialdemokraten. Es scheint, als hätten die beiden ihre Sache auf einem Terrain nicht übel gemacht, das besonders klasse ist. Es spricht für die Souveränität der sowjetischen Gastgeber, dass sie dem möglichen künftigen DDR-Regierungschef Böhme und dem möglichen DDR-Außenminister Romberg nichts Minderes als Bahr und Vogt präsentierten, also das Politbüromitglied Alexander Jakowlew, den Deutschland-Experten Valentin Falin, den Sicherheitsexperten Marschall Achomejew und aus einer Andeutung konnte man entnehmen, dass sich auch Eduard Schewardnadze, der Außenminister, die beiden frisch gebackenen Politiker aus der DDR ansehen wollte. Wer nun allerdings meint, den Sowjets wären die vier deutschen Sozialdemokraten wie eine Art doppeltes Lotschen gekommen, der irrt. Offenbar ist das Verständnis der beiden Sozialdemokraten aus der DDR für die sowjetischen Interessen und Sorgen noch größer als das von Bahr und Vogt. Und das will etwas heißen, denn Bahr lässt sich in seiner einfühlenden und manchmal auch vorauseilenden Verständnisfähigkeit schwer übertreffen. Jedenfalls schien es Romberg und Böhme wichtig, die sowjetischen Sicherheitsinteressen besonders zu betonen. Romberg ging dabei sogar so weit, bereits ein Scheitern der deutschen Einheit vorherzusagen, wenn der neue deutsche Staat NATO-Mitglied sein sollte oder auch nur, wenn bei voller NATO-Mitgliedschaft lediglich das DDR-Territorium ausgespart werden würde. Auf Nachfrage sprach Böhme dann nur noch von sowjetischen Bedenken. Allerdings sollte man nicht übersehen, dass die sowjetische Haltung dazu keineswegs schon gefunden ist. So hat der hoch angesehene Daniel Projektor, ein Wissenschaftler, soeben in Sowjetskaja Rossija in einem Interview angeregt, Deutschland könne einen Status in der NATO wie Frankreich einnehmen und im Übrigen, wie Außenminister Genscher es vorschlug, den NATO-Bereich in seinen jetzigen Grenzen belassen. Doch Böhmes und Rombergs Vorstellungen gehen andere Wege, nicht unoriginell, aber möglicherweise nicht zur Freude der westdeutschen Sozialdemokratie. Sie schlugen in Moskau vor, dem neuen deutschen Staat 130.000 eigene Soldaten zu belassen, von denen 30.000 auf dem jetzigen DDR-Territorium stationiert werden sollten. Jede der vier Siegermächte solle 30.000 Mann als symbolische Einheiten in Deutschland lassen und alle fünf Streitkräfte sollten unter einem gemeinsamen europäischen Kommandodach gehalten werden. Dies wäre der Beginn der noch nicht gefundenen künftigen europäischen Sicherheitsstruktur. Zu Ibrahim Böhmes Sicherheitsstruktur oder Konzept für den Übergang zu einem vereinten Deutschland gehört auch, wie wir eben hörten, eine schrittweise Reduzierung der ausländischen Truppen und ein Stand deutscher Truppen von 100.000 für die Bundeswehr und 30.000 für die Nationale Volksarmee. Letztere jedoch befindet sich in einer akuten Motivationskrise. Sie sehen die Verbände, diejenigen Berufssoldaten der Nationalen Volksarmee, die während ihres aktiven Wehrdienstes aus der NVA zur Bundeswehr überlaufen. Ja. Und ich kann also mit besonderer Freude und völliger Übereinstimmung zum Ausdruck bringen, dass Herr Oberst Wenzel und seine Begleitung sowie unser Hauptvorstand diese Menschen, die unter Eid für ihr Land stehen, auf die Verfassung geschworen haben, als Verräter und Fahnenflüchtige bezeichnen. Und Herr Oberst Wenzel versicherte auch, obwohl Herr Stoltenberg dort anderer Meinung ist, dass das die Kameraden in der Bundeswehr einen seitlichen Einstieg solcher Menschen nicht zulassen werden. Auch wenn die NVA ihre Krise nicht überwinden sollte, in der DDR stehen nach wie vor fast 400.000 sowjetische Soldaten. Über ihren Abzug wird noch verhandelt werden. So wie Prag und Budapest mit Moskau über den Abzug der Sowjetarmeen verhandeln. In Budapest sind die Gespräche allerdings heute an einem toten Punkt angelangt und auf unbestimmte Zeit vertagt worden. Auch die Verhandlungen zwischen Amerikanern und Sowjets in Genf über die Halbierung der strategischen Atomwaffenarsenale scheinen nicht ganz reibungslos zu verlaufen. Ist das nur Verhandlungspoker? Hören Sie aus Genf Willi Stoll. Halbiert werden sollten die Arsenale der schweren, weitreichenden Atomwaffen, so das Ziel der sogenannten START-Verhandlungen. Bis zum Juni, bis zum Gipfeltreffen zwischen Michail Gorbatschow und George Bush in Washington, soll der Vertrag unterschriftsreif sein. Aber die Arsenale werden nicht halbiert, sie werden bestenfalls um 30% verringert. Juri Nasarkin und Richard Byrd, der Russe und der Amerikaner, die in Genf die START-Verhandlungen leiten, erschienen gestern Abend im US-Fernsehkanal NBC zum ersten Mal gemeinsam, befragt von Genfer Auslandskorrespondenten. Es wird tatsächlich die Hälfte der großen, in tiefen Silos stationierten Interkontinentalraketen verschrottet. Aber ausgeklammert bleibt zum Beispiel das US-Modernisierungsprogramm, neue Raketen für US-U-Boote, die B-1 und B-2-Bombe etwa. und doch nur ein knappes Drittel der in Flugzeugen beider Seiten verfügbaren Marschflugkörper Cruise Missiles werden abgerüstet. In diesem Punkt waren die USA während der gesamten Verhandlungsdauer hartleibig. Der Abbau dieser Waffen lässt sich schwerer kontrollieren. In diesem Bereich haben die USA einen deutlichen technologischen Vorsprung. Hier sehen Sie das Gegengewicht zu den auf Eisenbahnwaggons beweglichen und damit schwerer zu erfassenden sowjetischen Raketen. Ein Waffentyp, über den die USA nicht verfügen, für dessen Bau der US-Kongress mit einiger Wahrscheinlichkeit auch die beantragten Gelder nicht bewilligen wird. Völlig außen vor, mit ähnlicher Argumentation der Amerikaner, bleiben auch die auf Schiffen beider Seiten stationierten Marschflugkörper. Hier will man sich gegenseitig lediglich über den jeweiligen Rüstungsstand informieren. Es wird jedoch keine Inspektions- und Kontrollmöglichkeiten geben. Die Substanz ist also eher mager, gemessen am Anspruch an der Verhandlungsabsicht, nach dem Abschaffen der Mittelstreckenraketen nun die schweren, weitreichenden Atomraketenarsenale zu halbieren. Dennoch wird dieser zum ersten Mal von den beiden Verhandlungschefs vorgestellte Entwurf so ratifiziert, bedeutet er zumindest einen teilweisen Rüstungsabbau, nicht nur Rüstungsbegrenzung. Der Torso Start 1, der dann publikumswirksam von beiden Staatschefs im Frühsommer abgezeichnet werden könnte, soll politische Pflöcke einschlagen, überleiten in eine Start 2-Runde. Wer erwartet hatte, dass sich Oskar Lafontaine zur möglichen Kanzlerkandidatur äußern würde, der sah sich getäuscht. Auch im Hintergrundgespräch nach der einstündigen Rede der Hinweis, er werde nur dann antreten, wenn seine deutschlandpolitischen Überlegungen mehrheitlich von der Partei mitgetragen werden. Aber er wolle, falls er Kanzler werde, in Saarbrücken wohnen bleiben. Heimatverbundenheit nennt man sowas. Das Hauptthema heute in Siersburg, die wie Lafontaine formulierte, unglaubwürdige Deutschlandpolitik der Regierung Kohl. Steuern rauf, Steuern runter. Währungsunion jetzt, Währungsunion später. Wer will nochmal, wer hat noch nicht. Schon jetzt müssen die sozial Schwachen hierzulande die Konsequenzen der Kohlschen Spendierhosenpolitik ausbaden. Der Vorwurf an die Regierung in Bonn, man habe es versäumt, bereits jetzt in ökologische Projekte in der DDR zu investieren. Dort müssen die Umweltprobleme gelöst werden. Geld stünde zur Verfügung. Unter der SPD gäbe es keine Senkung der Unternehmenssteuern. Dafür aber kräftige Einschnitte im Rüstungsetat. Für Lafontaine der entscheidende Punkt. Die Ausgaben in Milliardenhöhe. Für die Übersiedler hier in der Bundesrepublik sind deutlich höher als die Ausgaben zur Hilfe in der DDR. Und das geht eben nicht, liebe Genossinnen und Genossen. Für Lafontaine steht eindeutig fest, die Bundesregierung betreibt eine völlig verfehlte Deutschlandpolitik. Der saarländische Ministerpräsident zum Thema deutsche Einheit. Wer für die europäische Einigung ist, ist für die Einheit Deutschlands. Dieser Satz mag dem einen oder anderen zu platt sein, aber ist nicht einfach wahr. Und deshalb ist die Frage, bist du für oder gegen die Einheit Deutschland, eine Frage, die in dieser Form gar nicht gestellt werden kann. Sondern die Frage ist allein die, welchen Weg der Einheit Deutschlands wollen wir gehen, in welches politische Gesamtkonzept wollen wir die Einheit Deutschlands einbetten, und wir Sozialdemokraten bleiben dabei, die europäische Einigung ist unser Ziel, die Einheit Deutschlands kann nur eine Vorstufe zur europäischen Einigung sein. Bei den Konservativen seien, so Lafontaine wörtlich und deftig, sämtliche Sicherungen durchgebrannt. Es gelte nun, wieder Vernunft in die Politik einzuführen. Und dabei müssten nationalstaatliche Grenzen überwunden werden. Es ist keine Beleidigung des Deutschtums, wenn wir Sozialdemokraten hier an der Saar sagen und wenn wir Saarländer sagen, jawohl, wir wünschen den Menschen in Sachsen, in Mecklenburg, in Thüringen, wo auch immer, dass sie in Wohlstand und in Freiheit leben. Und wir mögen sie auch, wir schließen Freundschaft mit ihnen. Aber wir haben auch Freundschaften mit den Lothringern und mit den Elsässern. Und wir wollen ein europäisches Zusammenleben, nicht mehr das rückwärtsgewandte Hochreden nationalstaatlicher Gefühle. DLF, kontrovers. Der Parteienstreit, der sich an der Haltung des Bundeskanzlers zur polnischen Westgrenze entzündet hatte, ist trotz der sich abzeichnenden Annäherung, also gemeinsame Erklärung von Bundestag und Volkskammer nach den Wahlen in der DDR, nicht beigelegt. Die diversen Äußerungen auf den heutigen Veranstaltungen zum politischen Aschermittwoch bezeugen dies. Wenn aber andererseits nach dem Deutschlandvertrag die endgültige Festlegung der Grenzen Deutschlands bis zu einer Friedensregelung aufgeschoben bleibt, welchen Stellenwert hat dann noch eine politische Garantieerklärung? Über diese Fragen diskutieren der Staatsrechtler Rupert Scholl und der frühere Bundesjustizminister Jürgen Schmude. Wie notwendig eine politisch eindeutige Erklärung aus der Bundesrepublik Deutschland und wenn es geht aus ganz Deutschland zur polnischen Westgrenze ist, hat vor einigen Tagen die Begegnung zwischen dem amerikanischen Präsidenten Bush und Bundeskanzler Kohl gezeigt. Es war ein schädliches Signal, dass dort mit unterschiedlicher Tendenz gesprochen werden musste. weil der Bundeskanzler, statt sich politisch eindeutig zu äußern, erneut darauf verwies, noch sei die Sache nicht zur Entscheidung reif, erst nach der Bildung eines einheitlichen deutschen Staates werde man zur polnischen Westgrenze das abschließende Wort reden. Da mag juristisch viel dran sein, das will ich zugestehen. Aber politisch ist schon jetzt die notwendige Klarheit zu schaffen. Eben deshalb wird sie auch von allen Seiten angemahnt. Ich glaube, dass der Bundeskanzler sich richtig verhalten hat und nichts Falsches getan hat. Er hat bekräftigt das, was der Deutsche Bundestag in seiner kürzlichen Resolution gesagt hat. Er hat bekräftigt das, was die Bundesrepublik im Warschauer Vertrag gesagt hat, Unverletzlichkeit der Grenze und keine Gebietsansprüche der Bundesrepublik gegenüber Polen. Sei ein Freund der Symbole in der Politik, sagte heute der Präsident der CSSR Václav Havel und begründete damit, warum er Bundespräsident Richard von Weizsäcker ausgerechnet für den 15. März nach Prag eingeladen hat. Jan Metzger berichtet. Hitler kam als Mann des Krieges und des Verderbens, Herr von Weizsäcker kommt nach Prag als Bote des Friedens. Mit diesen Worten hat der tschechoslowakische Staatspräsident Václav Havel heute erklärt, warum er selbst Bundespräsident Richard von Weizsäcker ausgerechnet am 15. März nach Prag eingeladen hat, dem Jahrestag des deutschen Überfalls auf die Tschechoslowakei im Jahre 1939. Der 15. März sei kein ungelegener Termin für die Anwesenheit des Staatsoberhauptes. Im Gegenteil, er sei ein gutes Symbol. Seine Anwesenheit hier widerruft all das, was damals geschehen ist. Am Tag nach der Rückkehr von seinem ersten Moskau-Besuch zog der tschechoslowakische Präsident ein Resümee seiner Reisediplomatie der vergangenen Wochen, die ihn kurz vor Moskau auch nach Washington geführt hatte, und beschrieb die Position seines Landes in den Veränderungsprozessen, die Europa zurzeit durchlebt. Havel sagte, er habe Gorbatschow seine Ideen für einen europäischen Zeitplan erläutert. Die Wiener Truppenabbaugespräche und die geplante Deutschlandkonferenz der vier Siegermächte und der beiden deutschen Staaten sollten als Vorbereitung dienen für einen gesamteuropäischen Gipfel in diesem Jahr. Von diesem Gipfel sei zu erwarten, dass er den Plan für eine zweite KSZE-Konferenz vorlege, die seiner Ansicht nach noch vor 1992 stattfinden solle. Helsinki 2 müsse eine Friedenskonferenz werden, die der Spaltung Nachkriegseuropas ein Ende setze. Dann führte Havel aus, was er in der letzten Zeit wiederholt als deutsche Vereinigung im europäischen Kontext bezeichnet hatte. Wörtlich, diese Konferenz würde einen Vertrag abschließen, der die bestehenden Grenzen bestätigt. Die Vereinigung Deutschlands würde auf dieser Konferenz legalisiert, fixiert, definiert und in einen breiteren Zusammenhang gestellt. So werde ein vereintes Deutschland zum Motor des europäischen Prozesses. Gefragt, wie er denn zum polnischen Wunsch stehe, an einer Sechserkonferenz zur deutschen Frage teilzunehmen, erklärte Havel, er habe für das polnische Interesse Verständnis. Was Frankreich will, ist dies. Deutschland soll nicht geteilt bleiben, aber seine Freiheit ist an Festlegungen gebunden. Dazu gehört, dass die Vereinigung der beiden deutschen Staaten zwar eine Angelegenheit der Deutschen ist, aber das Gleichgewicht in Europa und die Zukunft der europäischen Gemeinschaft dürfen nicht gestört werden. Zum Gleichgewicht in Europa rechnet der französische Außenminister eine Friedensordnung, in der die Oder-Neiße-Grenze als endgültig festgehalten wird. Diese Grenze ist unantastbar. Deutliche Kritik an Bundeskanzler Helmut Kohl übte der französische Außenminister mit seinem Hinweis, dass es nicht gut sei, eine Antwort der Bundesrepublik auf die Frage der polnischen Westgrenze schuldig zu bleiben. Wörtlich erklärte er, was kann die Parlamente der beiden deutschen Staaten daran hindern, ihren Beschluss heute zu verkünden? Es gibt Augenblicke, in denen das Schweigen missverständlich ist. Dumas hob hervor, dass die Regierung Frankreichs die von Außenminister Genscher festgelegte Linie gegenüber Polen billige. Nach seiner Rede in Berlin traf Dumas noch zu einem Vier-Augen-Gespräch mit Außenminister Genscher in der Stadt zusammen. Weiterer wichtiger Punkt für die französischen Überlegungen in der Sache Vereinigung der beiden deutschen Staaten, die Neutralität des neuen Deutschland. Hier eine klare Absage, weil eine Neutralität Deutschlands, eines Landes im Herzen Europas, die Instabilität schüren würde. Es sei an der Zeit, neue Formeln für die Sicherheitsinteressen Europas und der Nachbarn Deutschlands zu finden. Ein klares Nein von Außenminister Dumas zu dem Vorschlag, die NATO nicht über die Elbe auszudehnen. Die Zukunft Europas ordnete der französische Außenminister in die Europäische Gemeinschaft ein. In ihr sieht er einen Garanten für den Frieden und die Sicherheit auch der europäischen Nachbarn. Das Gebiet der heutigen DDR will der französische Außenminister von deutschen Truppen entmilitarisiert sehen und einer Vier-Mächte-Kontrolle unterstellen. Als oberstes Prinzip einer zukünftigen Politik nannte Roland Dumas den Ausspruch Jean Monnets, eines der Väter des geeinten Westeuropas. Wir verbinden keine Staaten, wir vereinigen Menschen. Die Menschen in der Deutschen Demokratischen Republik seien jetzt aufgerufen, sich an Europa zu wenden. Bundeskanzler Kohl, an den die Rede Dumas wohl vor allem gerichtet war, nahm nach den Klarstellungen von gestern nur noch am Rande anderer Veranstaltungen zu der Frage der polnischen Westgrenze Stellung. Gestützt kann der Kanzler sich fühlen durch den amerikanischen Außenminister James Baker, der heute Verständnis für seine Haltung und die rechtliche Position Bonns äußerte. Bundeskanzler Helmut Kohl handelt sich mit seiner sturen Haltung zur Polengrenze nicht nur Kritik aus dem deutschen Lager, sondern vor allem auch von den alliierten Freunden ein. So konnte erst am letzten Wochenende in Camp David von US-Präsident Bush hören, dass die USA auf eine baldige Garantie der polnischen Westgrenze durch die Deutschen großen Wert legen. Dieselbe Mahnung wurde ihm auch Frankreich-Staatspräsident Mitterrand, den er Mitte Februar in Paris besuchte. Da der Kanzler aus wahltaktischen Gründen an seiner Meinung festhält, dass die endgültige Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze einem gesamtdeutschen Souverän vorbehalten bleibt, wiederholte Mitterrands Außenminister Dumas, ausgerechnet in Berlin, wo die Franzosen als Weltkrieg-II-Sieger Hoheitsrechte besitzen, die Forderung nach einer unverzüglichen Garantie der beiden deutschen Staaten für die Endgültigkeit der Westgrenze Polens. Diese Forderung hatte übrigens schon de Gaulle in den 60er Jahren erhoben. Aus Paris Näheres von Gerhard Irmler. Die Frage der polnischen Westgrenze ist für Frankreich erst in zweiter Linie eine Frage der Rechtsposition. In erster Linie ist dies für Paris eine politische Frage. Das hat der französische Staatspräsident François Mitterrand in mehreren Äußerungen immer wieder deutlich gemacht. Und dies geht auch aus der Rede des französischen Außenministers Roland Dumas hervor, die er gestern in Berlin hielt. Zwar habe Frankreich, so Dumas in Berlin, stets die Ansicht vertreten, dass die inneren Aspekte einer deutschen Vereinigung Sache der Deutschen seien. Dagegen betreffen die äußeren Aspekte nicht nur die Deutschen allein. Die äußeren Aspekte einer deutschen Vereinigung bzw. Wiedervereinigung sind nach französischem Dafürhalten die Festschreibung der Grenzen, die inhaltliche Ausgestaltung einer künftigen Friedensregelung, die Integration der europäischen Gemeinschaft, die mit der Lösung der deutschen Frage einhergehen muss, die Stationierung von Truppen in Mitteleuropa und die Zukunft der Militärbündnisse. Dabei spielt für Paris die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze eine vordringliche Rolle. Die Westgrenze Polens ist für Paris unantastbar. Dies meinte der französische Außenminister Roland Dumas in Berlin, müsse man den Völkern ohne weiteres Zögern sagen. Und eben jenes Zögern, das man in Frankreich Bundeskanzler Helmut Kohl gelegentlich unterstellt, hat dabei zu Verstimmungen zwischen Paris und Bonn geführt. Mit Versprechungen, dass die Wiedervereinigung Deutschlands nicht auf Kosten der Nachbarn geschehen werde, will man sich in Frankreich nicht mehr zufrieden geben. Bezeichnend ist dafür der Satz des französischen Außenministers, dass Frankreich seine Verantwortlichkeiten so wahrnehmen werde, dass sich die Einheit Deutschlands in Stabilität und getragen vom Vertrauen der Nachbarn vollziehe. Erst vor zwei Wochen noch erinnerte der französische Staatspräsident François Mitterrand seinen Gast Helmut Kohl bei einem gemeinsamen Abendessen im Élysée-Palast daran, dass eine sofortige Anerkennung der Westgrenze Polens nach wie vor ausstehe, was der Bundeskanzler mit dem Hinweis parierte, dass die Antwort darauf ein gesamtdeutsches Parlament geben werde. Kohl verwies in diesem Zusammenhang auch auf seine Pariser Rede vom November letzten Jahres, in der er sich ausführlich mit der Frage der Oder-Neiße-Grenze beschäftigt hatte. Kohl stellte damals die rechtliche Seite, indem er auf den Warschauer Vertrag, den Deutschlandvertrag und das Grundgesetz verwies, der politischen Seite entgegen. Die Deutschen, sagte Kohl im November letzten Jahres hier in Paris wörtlich, hätten nicht die Absicht, im Europa von morgen eine Grenzdiskussion vom Zaun zu brechen. Niemand wolle daher die Wiedervereinigung mit der Verschiebung der bestehenden Grenzen verbinden. Diese an sich klaren Worte des Kanzlers genügen Paris aber offensichtlich nicht mehr. Den Deutschen, so ist in der heutigen Ausgabe der Tageszeitung Le Monde dazu aus der Feder des Deutschland-Experten Joseph Rovan zu lesen, müsse man klar und deutlich zu verstehen geben, dass die Grenzfrage nunmehr schnell geregelt werden müsse. Niemand, so heißt es aber auch in dem Artikel weiter, könne Zweifel an den Engagements haben, die Willy Brandt im Jahre 1970, Helmut Schmidt im Jahre 1975 und Helmut Kohl jetzt im Jahre 1989 übernommen hätten. Niemand müsse ernsthaft damit rechnen, dass die Deutschen eine Revision der bestehenden Westgrenze Polens fordern würden. Was also, so fragt man sich, wollen die Franzosen, dass Bundeskanzler Helmut Kohl jetzt unternimmt? Soll das Parlament in Bonn sofort eine feierliche Erklärung abgeben? Sollen die beiden deutschen Parlamente nach den Wahlen in der DDR vom 18. März sich zur Unantastbarkeit der Oder-Neiße-Grenze bekennen und diesen Streitpunkt ausräumen? Weder über die Form noch den Zeitpunkt einer solchen Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze ist in Paris Konkretes zu erfahren. Einig scheint man sich nur darüber zu sein, dass dies noch vor den Verhandlungen mit den Siegermächten geschehen soll. Wenn die polnische Führungsspitze, wie angekündigt, am kommenden Freitag hier in Paris eintreffen wird, will man die französische Haltung zur Oder-Neiße-Grenze mit der polnischen Seite abstimmen. Wie Mitterrand, so hat auch Dumas, die grundsätzliche Zustimmung der Franzosen für die Vereinigung der beiden deutschen Staaten bekräftigt. Ebenso wie die Amerikaner und die Briten überlassen sie es allerdings den Deutschen, die Art des Zusammenschlusses selbst zu bestimmen. Darüber gibt es aber sowohl in der Bundesrepublik als auch in der DDR noch recht unterschiedliche, ja gegensätzliche Auffassungen. Der beste Weg zur deutschen Einheit wäre, nach Meinung vieler Bonner Politiker und Staatsrechtler, der über den Artikel 23 des Grundgesetzes. Dieser sieht vor, dass das Grundgesetz in anderen Teilen Deutschlands nach deren Beitritt in Kraft zu setzen sei. Das würde gleichzeitig eine Übernahme des in der Bundesrepublik bewährten Verfassungsrechts durch die alten Länder der DDR bedeuten. Es wäre der schnellste Weg zur deutschen Einheit. Nicht wenige Politiker in Ost- und Westdeutschland fordern aber eine neue Verfassung für das neue Deutschland. Das wäre ein langer Weg und daher meint unser Bonner Korrespondent Wolfgang Wiedemeyer, dass das Grundgesetz, übrigens die beste Verfassung, die es in Deutschland je gab, auch für ein vereintes Deutschland gelten sollte. Auf dem Weg zur deutschen Einheit liegen so viele Stolpersteine, dass niemand überzeugend darlegen kann, wie man sie so einfach aus dem Weg räumt. Ein klassisches Beispiel dafür ist die Debatte um die Verfassung für das künftige Gesamtdeutschland. Die Bonner Unionsparteien und ihr Pendant in der DDR, die Allianz für Deutschland, vertreten die Auffassung, dass das Grundgesetz der Bundesrepublik ein so genialer Entwurf war, dass es auch für Gesamtdeutschland gut ist. Und an diesem Punkt der Diskussion wird mit den Ziffern 23 und 146 gearbeitet. Diese beiden Ziffern stehen für die Grundgesetzartikel, nach denen man die Neuvereinigung regeln könnte und wie manche meinen sollte. Um nur noch einmal in Erinnerung zu rufen, Artikel 23 spricht davon, dass das Grundgesetz zunächst nur in den 1949 vorhandenen Bundesländern gilt und in anderen Teilen Deutschlands nach deren Beitritt in Kraft zu setzen ist. Seither hat sich nur geändert, dass aus Baden-Württemberg und Württemberg-Hohenzollern und Baden ein Land, nämlich der Südweststaat mit der offiziellen Bezeichnung Baden-Württemberg wurde und 1957 das Saarland mit der Bundesrepublik eben durch Beitritt nach Artikel 23 vereint wurde. Die großen Vereinfacher und die, die aus guten Gründen aufs Tempo bei der Wiedervereinigung drücken, sind dafür, dass man auf das Unkomplizierteste die DDR insgesamt oder sozusagen scheibchenweise, länderweise nach Volksabstimmung in den jeweiligen Regionen Mitteldeutschlands in den Bereich des Grundgesetzes überführt. Dafür zu sein ist leicht, zu sagen, wie es gehen soll, äußerst schwierig. Der Teufel liegt in mehreren Details. Aber auch und vor allem ist die politische Wertung eines solchen Vorgangs gar nicht wichtig genug einzuschätzen. Es würde von Anschluss die Rede sein, ein Wort, das sehr negativ besetzt ist. Man kann sich schon die internationale Kommentierung vorstellen und selbst wenn man das zu ertragen bereit ist, stellen sich rein praktische Probleme ein, die möglicherweise unüberwindbar sind. Gegen den Beitritt anderer Landesteile, so wird die Verfassung ausgelegt, können die Westdeutschen nichts einwenden. Kein Wiedervereinigungsgegner könnte zum Verfassungsgericht laufen und gegen die Vereinigung nach Artikel 23 Front machen. Aber eine Reihe von Übergangsregelungen und Anpassungen müssten im Bundestag mit 2/3 Mehrheit beschlossen werden. Ob es diese Mehrheiten gibt, kann niemand voraussagen. Wenn nicht, wäre alles für die Katz gewesen. Von Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. Der Selbstmord des Vorsitzenden des Militärgerichts, das am 25. Dezember das Todesurteil gegen den rumänischen Diktator Ceausescu verhängte, soll private Hintergründe haben. Justizminister Popp erklärte heute in Bukarest dazu, der Richter habe keineswegs Drohbriefe erhalten, wie es zuvor geheißen hatte. Nach Angaben seiner Frau habe er bereits seit 10 Jahren an schweren Depressionen gelitten. Der Richter hatte sich gestern in seinem Büro im Justizministerium ins Herz geschossen und war in einem Krankenhaus den Verletzungen erlegen. Das Unverständnis gegenüber einer Politik in Bonn, die sich noch immer den Anschein gibt, als wolle sie die internationale Staatengemeinschaft in Sachen deutsche Einheit vor vollendete Tatsachen stellen, wächst. Bundeskanzler Kohl und sein Berater Teltschik sind zwar unter innerem und äußerem Druck bereits zu Zugeständnissen gezwungen. Sie müssen berechtigten Bedenken und Vorbehalten entgegenkommen. Doch sie glauben, die entscheidende Frage der Anerkennung der Grenze Polens jetzt sogar noch mit Bedingungen verknüpfen zu können. Mit der Forderung nach einer Bestätigung des Verzichts Polens auf Reparationsansprüche und mit dem Verlangen nach einer Verankerung von Minderheitsrechten Deutscher in Polen. Dazu eine erste Antwort von Polens Ministerpräsident Mazowiecki. To dzisiejsze oświadczenie, zresztą kolejne, bardzo mnie zdziwiło. Ja, diese Erklärung hat mich sehr überrascht. Darüber haben wir am Telefon nicht gesprochen. Ich muss sagen, ich bin besonders erstaunt darüber, dass man die Frage der deutschen Minderheit ins Gespräch gebracht hat. Auch die polnische Regierungssprecherin Nisa Bitowska meinte unterdessen vor der internationalen Presse, dass wenn Bonn die Verknüpfung der Grenzfrage mit anderen Problemen wünsche, so könne Warschau ja jetzt die Frage der Entschädigung für Zwangsarbeit einer Million Polen im Dritten Reich auf den Verhandlungstisch bringen. Tatsächlich, Bundeskanzler Kohl hat die Diskussion um Reparationen eröffnet, möglicherweise nicht nur für die Polen. Wir werden darauf gleich zurückkommen. Im Übrigen wird uns die Diskussion um die deutsche Einheit im Spiegel der Erkenntnisse des DDR-SPD-Vorsitzenden Ibrahim Böhme in Moskau ebenso beschäftigen wie unter dem Vorzeichen des Mitspracherechts, das die Bundesländer noch einmal in Bonn angemeldet haben. Dann heute ein Blick auf den Schriftstellerkongress in Ost-Berlin. Weitere Themen unter anderem Airbus-Montage nach Hamburg und IG Metall mobilisiert. Mandela, ANC-Vizepräsident und Securitate-Prozess in Temeschwar. Wie immer gegen Ende der Sendung Wall Street-Ergebnisse und eine Presseschau. Unser erstes Thema. Mehr Rücksicht auf chauvinistische Eskapaden von vertriebenen Funktionären zu nehmen als auf die historisch verständlichen Wünsche unserer polnischen und anderer europäischer Nachbarn, das ist ein Vorwurf, dem sich Bundeskanzler Kohl heute neu ausgesetzt sieht. SPD-Außenpolitiker Ehmke kommentierte so jedenfalls eine neue Wendung des Bundeskanzlers in der Diskussion um die Anerkennung der polnischen Westgrenze als Bedingung deutscher Einheit. Hören Sie Dieter Kopp aus Bonn. Die Diskussion um die polnische Westgrenze hält täglich neue Überraschungen bereit. Vor zwei Tagen noch hatte Bundeskanzler Kohl, der sich durch Kritik im Innern und verstärkt auch von draußen in die Defensive gedrängt sieht, in eine gemeinsame Erklärung beider deutscher Parlamente nach der Volkskammerwahl vom 18. März eingewilligt. Heute nun lieferte Regierungssprecher Vogel eine zusätzliche Variante. Eine solche Erklärung, betonte er vor der Bonner Presse, müsse zugleich den polnischen Verzicht auf Reparationen gegenüber Deutschland deutlich machen, wie er am 23. August 1953 von Warschau ausgesprochen worden war. Ferner solle darin der Passus enthalten sein, dass die Rechte der deutschen Minderheit vertraglich geregelt werden. Anschließend sollte ein Vertrag zwischen einer gesamtdeutschen Regierung und der polnischen Regierung ausgehandelt und von einem gesamtdeutschen Parlament ratifiziert werden, merkte Vogel an. Wenn die Bundesregierung Kanzler Kohl an der Spitze glaubt, damit die Polen-Diskussion aus der Welt zu schaffen, dürfte sie sich wohl getäuscht haben. Nicht ohne Hintersinn hatte Bundesaußenminister Genscher noch Anfang der Woche davor gewarnt, an das Thema Reparationszahlungen auch nur zu rühren. Die Sorge, dass in Bonn jetzt schlafende Hunde geweckt worden sind, ist verbreitet. Der Weg zur Einigung mit Polen und damit auch zur Verwirklichung der deutschen Einheit könnte, die erste Reaktion von Regierungschef Masowiecki weist es aus, eher verkompliziert, Klarheit über Grenzgarantien eher hinausgeschoben worden sein. Außenminister Genscher machte heute noch einmal deutlich, dass er, anders als Kohl es tut, den Masowiecki-Vorschlag für gut hält, wonach beide deutsche Staaten und Polen schon nach dem 18. März einen Grenzvertrag paraffieren, der dann später von einer Regierung Gesamtdeutschlands unterzeichnet wird. Deutsche Gebietsansprüche schloss Genscher ausdrücklich noch einmal aus, ließ aber letztlich in seinem Beitrag in der Nordsee-Zeitung offen, in welche Form diese in der Sache eindeutige Position gegossen werden sollte. Dies müsse Sache der Verhandlungen mit Polen sein, riet Genscher. Der verbindliche Klarheit bekanntlich vor, nicht nach der deutschen Vereinigung für geboten hält. Der Bundesaußenminister, der sich in der kommenden Woche zu einem Gespräch über die polnische Westgrenze mit dem Kanzler trifft, ging in seinem Artikel auch auf die verschiedenen Wege zur deutschen Einheit ein und schloss den Artikel 23 Grundgesetz in seine Überlegungen ein. Mahnend klang aber sein Hinweis, dass die Diskussion über den Weg, die äußeren Aspekte der Vereinigung ebenso in den Hintergrund zu drängen drohe, wie die unumgängliche Beantwortung der inneren Fragen. Darüber, so sein Credo, müssen die frei gewählten Regierungen der beiden deutschen Staaten nach dem 18. März auf der Grundlage der Gleichberechtigung Einvernehmen erzielen. Ein rascher Anschluss, den manche propagieren, ist nach Genschers Ansicht mit Artikel 23 jedenfalls nicht gemeint. In Moskau scheint man sich verstärkt jetzt der deutschen Frage zuwenden zu wollen. Diesen Eindruck vermittelte auch der DDR-SPD-Vorsitzende Böhme, der vor Journalisten eine Bilanz seiner Gespräche mit sowjetischen Politikern zog. Hans-Peter Riese berichtet. In einer engen Abstimmung mit Politikern aus der DDR und der Bundesrepublik bereitet Moskau offenbar eine deutschlandpolitische Initiative vor. Nach Gesprächen mit dem SPD-Politiker Egon Bahr und dem Vorsitzenden der SPD der DDR, Ibrahim Böhme, wird der Ministerpräsident der DDR, Modrow, am Montag mit einer großen Ministerriege in Moskau erwartet. Sowohl Bahr als auch Böhme waren von Eduard Schewardnadze in Moskau empfangen worden. Modrow wird mit Gorbatschow, Ministerpräsident Rischkow und ebenfalls dem Außenminister zusammentreffen. In Moskau, das geht aus den Informationen über die bisherigen Gespräche hervor, ist man zunehmend besorgt über das Tempo der deutsch-deutschen Annäherung. Dabei richten sich die Sorgen, wie Ibrahim Böhme vor der Presse sagte, weniger auf die ökonomischen Aspekte der Vereinigung als auf die sicherheitspolitischen und rechtlichen. Moskau will seine Rechte als eine der vier Mächte gewahrt wissen und nicht nach Verhandlungen der beiden deutschen Regierungen vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Zunehmend Beunruhigung löst die offensichtliche Strategie des Bundeskanzlers aus, die Vereinigung über den Artikel 23 des Grundgesetzes herbeizuführen. Hierfür habe die Sowjetunion kein Verständnis. Dies sei keine Vereinigung zweier Staaten, sondern der Anschluss der DDR an die Bundesrepublik, sagte am Donnerstagabend ein sowjetischer Politiker, der indessen mit dieser Äußerung namentlich nicht zitiert werden wollte. Im Rahmen eines Empfanges der DDR-Botschaft in Moskau für Ibrahim Böhme waren auch Vertreter der bundesdeutschen Botschaft einschließlich des Botschafters Dr. Blech eingeladen worden. Dabei war zu hören, dass in der sowjetischen Führung gegenwärtig eine Konzeption für die Verhandlungen 2+4 erarbeitet wird, die dann mit den drei Westmächten konsultiert und abgestimmt werden soll. Dabei ist man vor allem bemüht, die Rechtspositionen der vier Mächte für Deutschland als Ganzes zu erfassen und auf ihre politische Durchsetzbarkeit hin zu überprüfen. Egon Bahr hatte wohl nicht ohne Grund in Moskau darauf hingewiesen, dass die Deutschland als Ganzes und Berlin betreffenden Artikel des Grundgesetzes der Bundesrepublik von den hohen Kommissaren seinerzeit suspendiert worden seien. Moskau will offenbar alle Konsultationsmöglichkeiten mit den Westmächten ausschöpfen, um den Prozess der Vereinigung in, wie es heißt, geordneten Bahnen und in Übereinstimmung mit den europäischen Interessen ablaufen zu lassen. Auch bei den Gesprächen beider SPD-Delegationen mit dem militärischen Gorbatschow-Berater Achomiev ist deutlich geworden, dass sich der härteste Widerstand der Sowjetunion gegen eine NATO-Mitgliedschaft eines wiedervereinigten Deutschland richtet. Sowohl Egon Bahr als auch Böhme haben für ihre Parteien erklärt, dass sie eine solche Mitgliedschaft ebenfalls für nicht denkbar ansehen. Die Bundesländer haben sich heute in Bonn die Zusage eingeholt, im Prozess der Vereinigung der beiden deutschen Staaten rechtzeitig unterrichtet und angehört zu werden. Die Staatskanzleichefs waren mit Kanzleramtsminister Seiters zusammengetroffen. Die Tat fiel mit der Prozesseröffnung gegen Angehörige der früheren Geheimpolizei in Temeswar zusammen. Dazu Johannes Krotzki. Niemand weiß genau, wie viele Menschen während der rumänischen Revolution in Temeswar getötet wurden. Der Ort, von dem der Funke des Widerstandes auf das Land übersprang und zum Sturz der Diktatur führte, wird heute als Stadt der Märtyrer bezeichnet. Doch für die angeblich Tausende von Toten gab es bislang keinen Beweis. Deshalb beschränkt sich die Anklage gegen die 21 Angehörigen der Securitate auf den Vorwurf der blutrünstigen Repression gegen das unbewaffnete Volk, als dessen Ergebnis mindestens 100 Menschen getötet und 300 Personen verletzt worden waren. Ferner wird einigen Angeklagten zur Last gelegt, dass sie ihr brutales Vorgehen gegen die Bevölkerung verschleiern wollten. Denn sie haben mitgeholfen, 40 Leichen aus dem Krankenhaus von Temeswar beiseite zu schaffen, die dann in einem geheimen Krematorium in Bukarest verbrannt wurden. Erschwerend kommt hinzu, dass die Securitate-Kämpfer ihren Widerstand nicht einstellen wollten, obwohl bereits Ceausescu und seine Frau inhaftiert und dann hingerichtet worden waren. Deshalb bezieht sich die Anklage auf den Zeitraum vom 16. Dezember, also den ersten Maßnahmen gegen die Unruhen, bis zum 30. Dezember, als die Securitate nach neuerlichem Eingreifen in Temeswar endgültig kapituliert hatte. Die Sicherheitsvorkehrungen, die den Prozess begleiten, sind besonders groß. Denn noch immer verbreiten abenteuerliche Gerüchte in der Bevölkerung die Angst vor möglichen Vergeltungsschlägen untergetauchter Securitate-Agenten. Nicht zuletzt der Tod von Generalleutnant Popa, just zum Auftakt des Prozesses, hat diese Furcht neu belebt. Der hohe Militär war Vorsitzender Richter des Tribunals, von dem Ceausescu und seine Frau zum Tode verurteilt worden waren. Der Name des Generals oder auch Bilder von ihm während der Verhandlung waren aus Sicherheitsgründen nie veröffentlicht worden. Gleichwohl erreichten ihn immer neue Morddrohungen. Nach Angaben der Übergangsregierung hat der General nun in einem Raum des Justizministeriums in der rumänischen Hauptstadt Selbstmord verübt. Auch der Arzt, von dem Ceausescu zuletzt untersucht wurde, soll bereits tot sein. Der Arzt war neben dem Diktator und seiner Frau als einziger auf einer Videoaufzeichnung zu sehen gewesen. Wir kommen zum Börsengeschehen in New York. Über Verlauf und Ergebnisse in der Wall Street, Burkhard Birke. Nun, es war ein anderer Tag mit einem großen Aufwärtstrend an der New Yorker Wall Street, die nun die Woche und damit die fünfte Börsensitzung in dieser Woche mit einem deutlichen Plus abschloss. Der Dow Jones, der Index der 30 wichtigsten Industrieaktien Amerikas, legte heute um knapp 25 Punkte zu, ganz genau um 24,77 und steht jetzt zu diesem Wochenende bei 2660,36 Punkten und damit fast 100 Punkte höher als vergangene Woche. Das ist umso erstaunlicher, da ja an der Tokio Börse diese Woche einige Erschütterungen durchlebt worden sind. Aber die Analytiker und Experten an der New Yorker Börse sind sich einig, die New Yorker Börse hat sich abgekoppelt vom Geschehen an den anderen Finanzmärkten, zumindest in dieser Woche. Geholfen hat den Aktienkursen heute auch ein starker Anstieg nochmal und großes Interesse der Anleger auf dem Bondmarkt. Dort stieg der 30-Jahre US Treasury Bond um 18,32, das sind also knapp 6 Dollar je 1000 Dollar Nennwert, und seine Verzinsung fiel dementsprechend auf 8,55%. Die Zentralbanken haben heute wieder sehr beim Devisenhandel mitgewirkt und mitgemischt und den Dollarkursanstieg etwas gebremst. Der Dollar notierte in New York mit 1,7150 und damit um knapp einen halben Pfennig niedriger als gestern. Dennoch scheint der Anstieg auf lange Zeit noch nicht gebremst, da man Befürchtungen hat, dass die Währungsunion in Deutschland den Wert der D-Mark verringert. Last not least, die Edelmetalle, Gold heute 403 Dollar je Fein Unze, das sind 3,20 Dollar weniger, und Silber 5,13 Dollar, das sind 2 Cent je Fein Unze weniger als gestern. Damit gebe ich zurück nach Köln. Das waren unsere Berichte im Journal. Es folgt die Presseschau, heute zusammengestellt von Axel Güritz. Vorrangiges Kommentarthema ist erneut die Deutschlandpolitik. Über die möglichen Wege zur deutschen Einheit schreibt die Frankfurter Rundschau: Alle, die das ganze Verfahren so kurz wie möglich gestalten und sich nicht die geringste Veränderung des Grundgesetzes abhandeln lassen möchten, liebäugeln mit Artikel 23 des Grundgesetzes. Er liefert das Instrumentarium, um das konstitutionelle Ereignis fast zu banalisieren. Denn da genügt die einseitige Willenserklärung legitimierter Gremien in der DDR und der Beitritt zur Bundesrepublik könnte selbst von ihr nicht mehr verhindert werden. Ist es deshalb ein Wunder, wenn sich Widerspruch erhebt und der behauptete, schnelle, relativ unproblematische Weg zum Ziel nicht von jedermann und unbedingt als Weisheit letzter Schluss gepriesen wird? Zu den unterschiedlichen deutschlandpolitischen Auffassungen von Bundeskanzler Kohl und Außenminister Genscher heißt es im Reutlinger Generalanzeiger: Seit Tagen bereits werden die Gegensätze immer offenkundiger. Hier ist zwischen dem Bonner Bundeskanzler und seinem Stellvertreter in elementaren Fragen der aktuellen Deutschlandpolitik gibt. Vorgestern antwortete Helmut Kohl vor der Presse mit einem schroffen Nein, als er gefragt wurde, ob er Hans-Dietrich Genschers Auffassung zur polnischen Haltung hinsichtlich eines deutsch-polnischen Sondervertrages teile. Und jetzt ging der Außenminister in einem weiteren Punkt zu Kohl auf Distanz, nämlich beim Problem, mit welchen Verfahren die deutsche Einheit hergestellt werden soll. Zur Grenzdiskussion bemerkt die Süddeutsche Zeitung: Aus Polens Sorgen macht Frankreich politische Munition. Außenminister Dumas rät beiden deutschen Parlamenten zur Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze und Staatspräsident François Mitterrand kennt keine Parteien mehr, sondern lädt den Kommunisten Jaruzelski und den Katholiken Mazowiecki gemeinsam nach Paris ein. Eine alte Allianz gewinnt wieder Kontur. Der Bundeskanzler, von allen Seiten bedrängt, Souveränität zu zeigen, hat Stück für Stück den Rückzug angetreten, bis er jetzt mitteilen ließ, was ihn wirklich plagt und deshalb taktieren lässt, dass nach einer Grenzanerkennung Polens Regierung Reparationsforderungen stellen könnte, wo doch, nach Bonner Verständnis, durch die Gebietsabtretungen die Konten als ausgeglichen zu gelten haben. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kommentiert die vielfältigen Gesetzentwürfe der letzten Tage in der DDR. Im Blitzverfahren werden das Staatsbankgesetz geändert, eine Steuerreform aus dem Ärmel gezaubert und auf dem Papier die volle Gewerbefreiheit eingeführt. Diese hektische Aktivität mag teilweise, die Inhalte während zu prüfen, in die richtige Richtung weisen. Dennoch stockt einem der Atem, wie hier die schwierigsten Materien mit wenigen Federstrichen geregelt werden. Das chaotische Verfahren lässt nun den Schluss zu, dass hier kurz vor der Wahl noch ein Schaufenster mit ansehnlichen gesetzgeberischen Absichten dekoriert werden soll. Frühere Verzicht Polens auf Reparationen von Deutschland müsse im Zusammenhang mit einer Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze bestätigt werden. Im zweiten deutschen Fernsehen sagte Genscher, dass man nicht zweifeln sollte an der Vertragstreue Polens. Man müsse sehr sorgfältig abwägen, ob es wirklich im deutschen Interesse liege, selbst das Thema Reparationen auf die Tagesordnung zu setzen. Das sowjetische Politbüro-Mitglied Ligatschow hat sich besorgt über das, wie er formulierte, Vertilgen der DDR durch die Bundesrepublik geäußert. Auch die angestrebte Mitgliedschaft eines vereinten Deutschlands in der NATO und die Veränderung des Kräftegleichgewichts beunruhige das sowjetische Volk, sagte Ligatschow heute in Moskau. Er fügte hinzu, 26 Millionen sowjetische Kriegsopfer verpflichteten zu besonderer Verantwortung in dieser Frage. Das Politbüro-Mitglied beschrieb die gegenwärtigen Vorgänge in Osteuropa als teilweise besorgniserregend. Einige Entwicklungen zielten auf die Demontage des Sozialismus ab. In der UdSSR werde es das nicht geben. Großbritanniens Premierministerin Thatcher hat heute innenpolitisch einen weiteren Rückschlag erlitten. Vor Journalisten kündigte der Minister für walisische Angelegenheiten Walker seinen baldigen Rücktritt an. Der Politiker, der von Korrespondenten als letzter liberaler Minister in der Regierung Thatcher bezeichnet wird, will sich ins Privatleben zurückziehen. In den vergangenen 11 Jahren hatte er die verschiedensten Ressorts geführt. Nach einer heute veröffentlichten Meinungsumfrage würden derzeit nur noch 33% der Briten die konservative Partei von Frau Thatcher wählen. Zu dem missglückten Sprengstoffanschlag auf das Verwaltungsgebäude der Deutschen Bank in Eschborn Ende Februar hat sich nun eine kämpfende Einheit VB Elisabeth bekannt. Wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe heute mitteilte, gingen gleichlautende Bekennerschreiben bei mehreren Nachrichtenagenturen in der Bundesrepublik ein. Nach Angaben eines Sprechers der Karlsruher Behörde handelt es sich bei den Tätern wahrscheinlich um Angehörige der zweiten Ebene, der Rote Armee-Fraktion, unterhalb der für Morde verantwortlichen Kommandoebene. So darf man denn annehmen, dass auch die Deutsch-Deutsche Währungsunion solch ein Selbstläufer ist. Mittlerweile hat man den Eindruck, dass sie schon allein deshalb kommen muss, um die Flut von Spekulationen und Dementis, mit der wir in dieser Sache überschwemmt werden, einzudämmen. Das Thema Währungsunion an prominenter Stelle in unserer Sendung. Außerdem eine Zusammenfassung der Diskussion dieses Wochenendes über die polnische Westgrenze. Berichte über Bemühungen des Iran um die Freilassung der westlichen Geiseln im Libanon und über die Einzelheiten, die inzwischen über einen angeblich geplanten Putsch der Kommunisten in Ungarn im Herbst vergangenen Jahres bekannt geworden sind. In unserer Kolumne schließlich wollen wir der Frage nachgehen, ob in einem vereinten Deutschland das Grundgesetz der Bundesrepublik gelten oder ob eine neue Verfassung ausgearbeitet werden solle. Zunächst aber zum Thema Währungsunion. Da behauptet jenes immer montags erscheinende, aber stets am Wochenende schon durch Vorabmeldungen auf sich aufmerksam machende Hamburger Nachrichtenmagazin, es bestehe bereits ein Geheimplan zum Umtausch von Mark der DDR in gesunde D-Mark zum Kurs von 1:1, jedenfalls bis zu einem bestimmten Höchstbetrag. Das Dementi der Bundesbank und der DDR-Staatsbank kam prompt. Es gilt aber der alte, schon bei den Römern gültige Grundsatz, es bleibt immer etwas hängen, aus Bonn Klaus Hofmeier. Die deutsch-deutsche Wirtschafts- und Währungsunion blieb auch am Wochenende das beherrschende ökonomische Thema. Hier wird unverändert spekuliert, dementiert, diskutiert und disponiert. Spekulationen lösen nach wie vor aus mögliche Termine und Bedingungen für die Einführung der D-Mark in der DDR als offizielles Zahlungsmittel. Nachdem am vergangenen Freitag Bundesregierung und Bundesbank gemeinsam den Termin 1. Juli dementieren mussten, war gestern schon ein weiteres Dementi fällig. Es ging um einen angeblichen Geheimplan der Bundesbank, den der Spiegel entdeckt zu haben glaubte. Der also verheißene Umtausch von 2000 DDR-Mark Bargeld und von Guthaben in Höhe von bis zu 3000 DDR-Mark in D-Mark zu einem Kurs von 1:1 bleibt somit erst einmal ein Phantomvorhaben. Hier handelt es sich, wie ein Bundesbanksprecher erläuterte, lediglich um einen Diskussionsbeitrag von einem der 18 Mitglieder des Zentralbankrates der Bundesbank. Ernsthaft diskutiert wird aber nach wie vor eine möglichst weitgehende Sicherung der Sparguthaben in der DDR. Bundeswirtschaftsminister Helmut Hausmann, FDP, versicherte in Dresden, die Bürger der DDR brauchten keine Angst, um ihr Erspartes zu haben. Währungsunion heiße nicht Währungsschnitt. Kanzleramtsminister Rudolf Seiters hält Ängste der DDR-Sparer vor Verlusten ebenfalls für nicht gerechtfertigt. Die Sparer in der DDR würden, so Seiters in der Berliner Morgenpost, bei der Verwirklichung der Währungsunion auf jeden Fall einen günstigeren Umtauschkurs für ihre Sparkonten erhalten als den heute auf dem freien Markt üblichen Satz. Das klingt nun freilich nicht gerade so, als könnte man ein Umtauschverhältnis von 1:1 verwirklichen. Wenn es nach dem früheren Wirtschaftsminister Karl Schiller, SPD, geht, dann bleibt das 1:1-Verhältnis aber doch auf der Tagesordnung. Er sagte auf einer Veranstaltung der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung einen solchen Umtauschkurs voraus. Das Münchner IFO-Institut ging schon einen Schritt weiter und fragte nach den Auswirkungen einer deutsch-deutschen Wirtschafts- und Währungsunion auf Preise und Zinsen. Die Antwort auf diese Frage ist zunächst ernüchternd. Preise und Zinsen werden nach oben getrieben, lautet die Diagnose. Trotzdem überwiegen nach IFO-Auffassung die positiven Impulse. Vorausgesagt wird ein anhaltender Investitionsboom, der das Wirtschaftswachstum über Jahre verstärken werde. Ähnlich sieht es der Deutsche Industrie- und Handelstag, der wenige Tage vor Beginn der Leipziger Frühjahrsmesse darauf hinweist, dass die Unternehmen aus der Bundesrepublik ebenso in den Startlöchern stünden wie die Betriebe in der DDR. Mit einem Zusammenwachsen beider deutschen Staaten eröffne sich auch für die wirtschaftliche Zusammenarbeit eine, wie es hieß, neue Dimension. Immerhin ist der innerdeutsche Handel trotz der angespannten Lage der DDR-Wirtschaft im Januar um 11% gestiegen. Schon jetzt sind laut DAT schätzungsweise 140 Unternehmen aus der Bundesrepublik in insgesamt 1100 Kooperationsprojekten mit der DDR verbunden. Ob und in welchem Tempo diese Verbindungen weiter ausgebaut werden, hängt nun ab von den Modalitäten für Wirtschaftsreformen und Währungsunion mit der DDR. Darüber wird morgen die gemeinsame Expertenkommission aus Vertretern der DDR und der Bundesrepublik in Bonn im Finanzministerium beraten. Dieter Vogel, stellvertretender Regierungssprecher, erinnerte hier vorsorglich an die Erklärung von DDR-Ministerpräsident Modrow in Bonn, dass die DDR abschließende Entscheidungen dazu...